wandelt. In herbstgetönten Hain den Saal. Das eben in Verschollenes. Dich in Gewand und Brauch der Ahnen. In ihr verlangen und empfahen dein Glück. Teuren Schemen Urständ. Dir halb vergessener Gemeinschaft. Mein tongestaltenes Sehnen. Thank you.